Fantasiegeschichte, deine Fantasiegeschichte, deine Fantasiegeschichte. Deine Fantasiegeschichten, komm, lass sie mich vernichten. Ich hab eine Vision. Du Hurensohn bist tot. Weg vom Mikrofon. Wenn der Teufel dich persönlich von Wolke 7 holt, dann wirst du nicht verschont. Graffiti-Tags in Chrom. Der Dämon ist abflaut. Ausgelöscht wird jede Ruh. Und Verräter sowieso. Nenn mich einfach Conan, weil mächtige Dämonen meinen Körper bewohnen. Diese Kunst, sie ist verboten. Ich gehör zu Todesboden. Der Apokalypse. Du stehst in einer Pfütze aus Blut und deiner Pisse. Kräftige Eingriffe in deinen Alltag. Digga, ich hab alles satt. Das Krokodil macht Schnapp, beißt dir deinen Kopf ab. Ich will morden ohne Rast. Ich ermorde jeden Spaß, der mit dir etwas zu tun hat. Du Judas, du Opfer, du dummes Lügenmaul. Egal was du auch tust, du bleibst nur ein Trittbrettfahrer. I got the devil, inside. He is down with me to ride until the demons rise. I got the devil, inside. He is down with me tonight under the moonshine. I got the devil, inside. He is down with me to ride until the demons rise. I got the devil, inside. He is down with me tonight. Under dem Mondschein. Ich mache alles kurz und klein, bis sie um die Hilfe schreit. Doch keine Hilfe trifft ein Ohrfixer, gehen dir auf den Leib. Fallen auf deine Show rein. Ich bin psychisch krank, auch mit Befund in meiner Hand. Deswegen hab ich angefangen zu rappen, ihr Deppen. Ich muss hier nichts verstecken. Gehöre zu den Echten, die sich mit sich auseinandersetzen. Und mit allen Kräften versuch ich zu vergessen, was diese Drecksmenschen seit Jahren verdrängen. Obwohl sie es doch kennen, keinen Namen muss ich nennen. Du weißt es selbst am besten, deine Worte, die mich treffen. Denn die echten Arzen weißt du einfach nicht zu schätzen. Und mit einem Lächeln wirst du zerstört. Schieb dir Klinge in dein Hirn, verriegel deine Tür. Kannst du sehen oder auch spüren, dass ich mich in deiner Nähe, aufhalte? Dann weißt du ganz genau, ich bin nur da, um dich auszuschalten.